Seid froh in dem Herren alle Zeit, abermals sag ich, seid froh. Seid froh in dem Herren alle Zeit, abermals sag ich, seid froh. Seid froh, seid froh, abermals sag ich, seid froh. Seid froh.